Nehmen Sie mich nach Janus mit. Was? Ich möchte es sehen. Ich möchte sehen, wo Sie sich einigeln. Ich befürchte, das würde gegen die Vorschriften verstoßen. Ach. Auf Janus ist nur die Frau des Wärters erlaubt. Dann heiraten Sie mich. Wieso lachen Sie denn jetzt? Sie müssen nicht bei Trost sein, mich heiraten zu wollen. Ich bringe Sie besser nach Hause. Oder ich habe die halbe Stadt am Hals. Kommen Sie.